Alright, people. Okay, pessoal. Auf geht's. Let's go. Vamos lá. I hope you guys are doing well. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr bereitet eure Herzen vor und bringt euch mit Gottes Bestimmung in Einklang. Wir leben in den besten Zeiten, die es je gab. Zur selben Zeit leben wir auch in der schwersten Zeit je. Gestern sprachen wir davon, unsere Herzen in Einklang zu bringen. Und bevor wir nun weitermachen, warten wir noch ein bisschen auf die Leute, die noch dazukommen. Und dann geht es weiter. Hört zu, Leute. Wir haben so viele Zeugnisse erhalten von übernatürlichen Wundern, die Gott gewirkt hat. Ich bin sehr leidenschaftlich, wenn es darum geht, die Kraft des Heiligen Geistes wirken zu sehen. Gleichzeitig müssen wir verstehen, warum das Licht viel heller und die Dunkelheit viel dunkler werden wird. Während die Augen der Menschen sich öffnen werden wie nie zuvor, um das vollbrachte Werk am Kreuz zu erkennen, müssen wir verstehen, dass zur selben Zeit die Menschen, die im Gefängnis der Religion gefangen sind, noch aggressiver werden. Denn sie wollen ihre Dunkelheit nicht verlassen. Licht und Dunkelheit werden sehr stark aufeinander prallen. So viele Dinge, die mir der Herr in den letzten 4 Jahren gezeigt hat, fangen nun an, sich direkt vor unseren Augen zu erfüllen. Wir müssen verstehen, dass nun die Zeiten sehr ernst werden. Ich mag es mal so ausdrücken. Das Training ist fast vorbei und das Spiel beginnt. Wir müssen uns also für das große Spiel vorbereiten. Da gibt es etwas, ich wünschte, ich könnte es besser verstehen. Nämlich, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Nicht bis Jesus wiederkommt. Aber wie viel Zeit wir haben, um uns noch vorzubereiten. Ich spüre eine schreckliche Dringlichkeit, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Eins weiß ich aber, dass die Dringlichkeit meiner prophetischen Begegnung Sonntagnacht mit dem Herrn sehr, sehr mächtig war. Sag meinen Leuten, sich in Einklang zu bringen. Wir müssen das ernst nehmen. Was passiert, wenn die Achse eines Rads nicht ausgerichtet ist? Es wird alles aus dem Gleichgewicht sein. Alles wird wackeln. Und das wird nun bald in der Welt geschehen. Lasst uns schlau sein und uns vorbereiten. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob euch das jetzt schockieren wird oder nicht. Und ich weiß noch nicht einmal, wie ihr darüber denkt. Aber das ist okay. Neulich, da war eine Gruppe an Leuten. Und diese Gruppe hat für eine Dame gebetet. Sie haben sogar prophetische Worte für diese Dame gehabt. Und bei einem Teil der prophetischen Worte ging es um Gewichtsverlust. Diese Dame war wirklich sehr groß. Sie war nicht sehr alt. Naja, in Daniels Welt war sie alt. Wir sind heute durch die Anmeldung für EPS gegangen. Und Daniel sagte, wir haben hier diese ältere Dame und sie war 47, nee, 49. Und ich sagte, was zum Kuckuck? Was bin ich, wenn sie mit 49 alt ist? Jedenfalls. Ich weiß nicht genau das Alter dieser Dame, aber ich vermute mal, dass sie jünger war als ich. In einem prophetischen Wort für sie ging es um Gewichtsverlust. Ich habe selber ein paar Mal mit ihr persönlich gesprochen, dass sie sich um ihre Gesundheit kümmern muss. Und ich habe dabei ebenfalls diese Dringlichkeit in meinem Herzen gespürt. Es hat nicht mehr lange gedauert und keiner hat es erwartet. Aber sie ist gestorben. Sie ist gestorben als eine Konsequenz ihres falschen Lebensstils. Und Folgendes ist das Frustrierende. Ich habe Debbie erzählt, dass ich mit ihr gesprochen habe, nachdrücklich und ernsthaft. Und wisst ihr, das Frustrierende im Leben eines Propheten ist Folgendes. Man sieht Dinge, man hört Dinge und man tut sein Bestes, mitzuteilen, was man sieht und hört. Jedoch kannst du die Menschen nicht dazu zwingen, dem Folge zu leisten, was du ihnen sagst. Und das ist gut so. Es ist gut, weil wir Menschen nicht manipulieren und kontrollieren sollen. Das ist also gut. Aber es tut so weh zu wissen, was für Schwierigkeiten auf sie zukommt, weil Menschen nicht zuhören und du musst mit ansehen, wie sie die schrecklichen Konsequenzen erleiden müssen. Ebenso ist es mit dem Einklang. Der Herr spricht nun seit circa 4 Jahren mit mir über eine schreckliche Erschütterung, die in der Kirche geschehen wird. Wisst ihr, letztens hat mir jemand eine Prophetie geschickt, die ich vor etwa 2 Jahren in Brasilien ausgesprochen hatte. Nämlich, dass Pastoren ins Gefängnis gehen werden. Es hat sich schon teilweise erfüllt, wird sich aber in noch größerem Ausmaß erfüllen. Und wenn du die Ernsthaftigkeit der Zeit nicht verstehst und dich in Einklang bringst, dann wird es zu spät sein, wenn erstmal alles radikal erschüttert wird. Das wollen die Menschen nicht verstehen. Wenn wir uns Noah und die Arche anschauen, dann denken wir, dass es nur um Errettung geht. Und natürlich, es geht auch um Errettung. Es ist sehr deutlich, dass eines Tages die Tür der Errettung geschlossen wird und dann ist es vorbei. Aber da ist noch ein Aspekt, den die Menschen scheinbar nicht verstehen wollen. Und das ist die Zeit der Vorbereitung, um Teil dieser letzten Bewegung sein zu können. Das müssen wir wirklich glauben und verstehen. Wir bringen uns nun in Einklang. Gestern haben wir gesagt, dass wir zuerst Gott radikal vertrauen müssen. Hör auf, dein Vertrauen in Menschen, in Umstände oder Geld zu setzen. Hör auf damit. Alle, die ihr Vertrauen in Dinge und Menschen außerhalb von Gott gesetzt haben, werden schockiert sein. All dieser Götzendienst, den wir akzeptiert haben, dass wir zum Beispiel andere Menschen an die Stelle von Jesus setzen, das wird sehr bald vorbei sein. Wir müssen also verstehen, Gott radikal zu vertrauen, ist Teil unserer Vorbereitung. Und zweitens natürlich ist das Verstehen der Zeit. Was als allererstes in der Bibel in Timotheus über die letzten schrecklichen Tage steht, ist, dass Menschen sich selbst und Geld lieben werden. Geld und sich selbst zu lieben, ist eine gefährliche Angelegenheit. Und ich rede hier nicht von einem gesunden Respekt dir gegenüber und einer gesunden Selbstliebe. Ich rede von der Ich-Bezogenheit. Im Leben geht es nur um mich. Und dann benutzen wir Bibelverse und drehen und wenden sie, um unser egoistisches Leben zu rechtfertigen. Und all das wird erschüttert werden. Wisst ihr was? Erst kürzlich habe ich in einer Vision ganz klar gesehen, wie die Kirche auf der ganzen Welt zerstreut wird. Sogar Paulus sagt zu den Korinthern, dass Spaltung kommen muss. Schau mal, was Jesus sagte. Ärgernisse werden kommen. Aber wehe dem, durch welchen sie kommen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es gefährliche Zeiten sind, in denen wir leben. Ansonsten sind wir nicht in Einklang mit Gottes Bestimmung. Hör dir das mal an. Folgendes ist die gefährliche Sache. In den Zeiten, in denen wir leben, wird normal nicht mehr als normal angesehen. Was vor 20 Jahren noch normal war, wird heute als falsch angesehen. Und umgekehrt. Weißt du, vor 20 Jahren war es unvorstellbar, dass Homosexuelle heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Weißt du, was heute falsch ist? Wenn du aufstehst und sagst, hey, ich glaube, dass es falsch ist, wenn Homosexuelle heiraten und Kinder adoptieren. Das wird heute als falsch angesehen. Das zeigt, wie sich der Verstand der Menschen verdreht hat. Und das wird noch viel schlimmer werden. Das nächste, was ich dir erzählen will, um dich wirklich mit Gott in Einklang zu bringen, ich habe es gestern angefangen zu erwähnen, das ist, auf dein Herz aufzupassen. Gestern haben wir gesagt, lass dein Herz nicht beunruhigt sein. Wenn du nicht lernst, deine Emotionen zu kontrollieren, mein Freund, wirst du schreckliche Erschütterungen erleben. Denn glaube mir, es wird so schlimm werden, dass wir emotional erschüttert werden. Ehen werden aufgelöst und sie werden nicht einmal wissen, warum. Kirchen werden sich spalten und wenn du sie fragst, warum, werden sie es nicht wissen. Solche schrecklichen Sachen werden passieren, wir werden uns wundern, wie das geschehen konnte und keiner wird wissen, warum. Hör mir zu. Denke niemals, dass es dir nicht zustoßen könnte. Wenn du nicht lernst, auf dein Herz wirklich aufzupassen, dass es nicht beunruhigt wird, dann kann dir alles passieren. Lass es mich wiederholen. Wenn du nicht lernst, dein Herz vor Unruhe zu schützen, dann kann dir alles passieren. Denn alles kommt vom Herzen. Wir müssen wirklich lernen, unsere Emotionen anzuschirren. Du musst wirklich lernen, dein Herz zu schützen und es nicht so einfach erschüttert werden zu lassen. Ansonsten werden wir nicht mit Gott und seiner Bestimmung im Einklang sein. Hör zu. So viele von euch hier hören mich von der letzten großen Ernte erzählen und von den großen Dingen, die Gott auf der Erde tun wird, bevor Jesus wiederkommt. Und viele antworten mir, ich will Teil davon sein, ich will Teil davon sein. Aber da gibt es etwas, das viele nicht verstehen. Folgendes. Die letzte und größte Ernte in der Geschichte der Menschheit läuft parallel zur größten Verfolgung, die die Kirche je gesehen hat. Hör genau hin. Glaube bloß nicht, dass die Regierung die einzige sein wird, die die Christen verfolgen wird. Glaube auch nicht einen Moment daran. Die christlichen Geschwister werden einander verraten. Es werden die christlichen Geschwister sein, die ihre eigenen Leute dermaßen verfolgen werden, dass sogar die Welt schockiert sein wird. Wenn du Teil der letzten großen Ernte sein willst, verstehe, dass es nicht nur toll sein wird zu sehen, wie in der kurzen Zeit 1 Million Menschen errettet werden. Es wird nicht nur wunderbar sein, Gottes Tun zu sehen und Teil davon zu sein. Es wird aber auch mit einem wirklich hohen Preis einherkommen. Was wird der hohe Preis sein? Christen werden einander verfolgen. Folgendes wird geschehen. Wenn du jetzt nicht lernst, mit deinen alltäglichen Problemen auf dein Herz aufzupassen, dass es sich nicht beunruhigt, dann bist du nicht mit Gottes Bestimmung im Einklang. Denn einer der letzten Dinge, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, war: Lasst euer Herz nicht bestürzt werden. Wir müssen also schon im alltäglichen Leben lernen, unser Herz nicht bestürzt werden zu lassen. Denn wenn du es nicht im alltäglichen Leben lernst, wird es zu spät sein, wenn die wirklich schlechten Sachen anfangen werden. Zu spät. Ich bin mir sicher, hier sind einige, die gehört haben, als ich erzählt habe, wie Gott vor ein paar Jahren anfing, mit mir über Jeremia 12, Vers 5 zu sprechen. Wenn du mit Fußgängern liefest und sie dich ermüdeten, wie wolltest du dann mit Rossen wetteifern? Wie beschützt du dein Herz davor, bestürzt zu werden? Erstens, bleib nah bei Jesus. Hör zu, wenn du morgens aufstehst und erstmal das Handy anmachst und zum Tag übergehst, glaube mir, das wird nicht funktionieren. Du musst lernen, nah bei Jesus zu bleiben. Es sei denn, du lernst, mit Jesus verbunden zu sein, eine intime Beziehung mit ihm zu haben und dicht am Herrn zu laufen, werden Dinge dein Herz bestürzen. Du musst also Zeit mit Jesus, deinem Liebhaber, deinem Freund, deinem Bräutigam, demjenigen, der genügt, verbringen. Schau mal. In Markus 1, 35 und 36 wird darüber geschrieben, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Er hat bis spät in die Nacht gearbeitet. Und obwohl er bis spät in die Nacht gearbeitet hat, und das ist, was die Schrift sagt, Lange vor Sonnenaufgang stand Jesus auf und ging an einen verlassenen Ort, um zu beten. Wenn Jesus diese Zeit früh am Morgen gebraucht hat, glaubst du nicht, dass du es dann auch brauchst? Denk mal darüber nach. Wenn du also nicht lernst, dich noch vor Tagesbeginn mit Jesus zu verbinden und an deinem Herz zu arbeiten, wie willst du dann dein Herz beschützen, wenn das Chaos hereinbricht? Wie? Weißt du, was ich gelernt habe? Ich erinnere mich, es war 85. Da habe ich aufgehört, Frühstück zu essen. Vor 35 Jahren. Nur sehr wenige Menschen wissen, warum ich kein Frühstück mehr esse. Mittlerweile ist es schon Angewohnheit. Mittlerweile mag ich nicht mal mehr frühstücken. Aber weißt du, warum ich aufgehört habe, Frühstück zu essen? Leute sagen, ach, Reinhard macht Intervallfasten, weil das gesund ist. Ja, das stimmt, das ist sehr gesund. Weißt du, es ist nicht gesund, deinen Körper mehr als 8 Stunden am Tag Essen zuzuführen. Ein paar Stunden mehr ist nicht so tragisch, aber was Menschen nicht verstehen ist, dass dein Organismus Zeit braucht, um sich wieder zu erholen. Was machen wir? Wir lassen unserem Organismus keine Zeit, sich von dem Müll, der gestern gegessen wurde, zu erholen. Ich bin gerade von Amerika zurückgekommen und ich habe die Hochzeit meines Sohnes gemacht. Dort sind die Leute sehr ängstlich wegen der Corona-Geschichte. Es ist wirklich verrückt. In Europa ist es sogar noch schlimmer. Dort gehe ich morgen hin. Aber weißt du, während ich dort war, wurde mir eine Statistik gezeigt. Als ich sie gesehen habe, habe ich mich erinnert, meine Güte, ich habe am Anfang dieser Corona-Zeit ein Live darüber gemacht. Wir müssen mal schauen, aber es ist abgespeichert. Ich weiß nicht mehr den Titel, vielleicht in der Art Lektionen vom Coronavirus oder so ähnlich. Einer der Dinge, die ich gesagt habe, wir müssen von dieser Krise lernen und uns gesund ernähren, denn es werden die ungesund lebenden Menschen sein, die in Schwierigkeit kommen werden. Letzte Woche also haben sie mir darüber eine Statistik gezeigt. Und weißt du, was die traurige Wahrheit ist? Erstens, Angst tötet, Corona nicht. Das ist etwas, das wir lernen müssen. Wenn du deinem Herzen erlaubst, mit Angst bestürzt zu sein, dann rate mal, was passieren wird. Aber weißt du was noch? Es wurde bewiesen, dass das Coronavirus gesunde Menschen nicht negativ beeinflusst. Hör dir sogar Folgendes an. 75% von allen, die vom Coronavirus betroffen waren, waren fettleibig. So much that Mexico is now thinking of even banning fast food from the nation. Diese Tatsache hatte zur Folge, dass Mexiko nun sogar darüber nachdenkt, Fast Food aus ihrem Land per Gesetz zu verbannen. They might prohibit redes de fast food no país no México. Denk mal darüber nach. Aber egal, das war nicht in meinen Notizen. Aber es ist vielleicht gut für dich zu wissen. Aber warum habe ich nun 85 aufgehört zu frühstücken? Ich wurde damals gebeten, nach England zu kommen und für 3 Monate ein Jugendcamp zu leiten. Sehr intensiv. Ich musste Englisch unterrichten. to take people to sport access and all sorts of stuff. Ich musste Sportunterricht geben und noch so einiges. And then I also had to preach every day. Und ich musste dann auch noch jeden Tag predigen. Very, very, very busy. Es gab sehr, sehr viel zu tun. And I realized that I got up in the morning after not too much sleep and I started to prepare myself to get on with the day. Ich bin dann am Morgen aufgestanden nach nicht allzu viel Schlaf und habe mich fertig gemacht, um den Tag zu starten. Und plötzlich hatte ich einen Blitz der Erleuchtung. Und ich entschied mich. Life is too busy to spend half an hour with Jesus. My life is also too busy doing breakfast. Wenn mein Leben zu beschäftigt ist, um eine halbe Stunde mit Jesus zu verbringen, dann ist mein Leben auch zu beschäftigt, um Frühstück zu essen. Genau an diesem Punkt habe ich entschieden, wenn ich mich zwischen Frühstück und Zeit mit Jesus entscheiden muss, dann werde ich kein Frühstück essen. Bis dahin habe ich Frühstück geliebt. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Und nach 3 Monaten ist es eine Angewohnheit geworden. Und ich wollte kein Frühstück mehr essen. Es gab keinen gesundheitlichen Grund. An das habe ich vor 35 Jahren nicht gedacht. Weil sich zu der Zeit Menschen nicht über so etwas bewusst waren. Wir hatten kein Internet, Handys und all diese Sachen. Es war einfach ein Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich verstanden habe, ich brauche Zeit mit Jesus. Wenn du also nicht lernst, deinen Weg wirklich in intimer Beziehung mit Jesus zu gehen, wird dein Herz von den kleinsten Problemen beunruhigt werden. Beruhige dich also, kontrolliere deine Emotionen, verbringe Zeit mit Jesus. Da gibt es noch etwas, das du tun musst. Du musst nicht nur auf dein Herz Acht geben, dass es nicht beunruhigt wird. Um dich mit Gott in Einklang zu bringen, musst du dein Herz auch vor Kränkungen schützen. Mein Freund, 52 Jahre christliches Leben, 40 Jahre im Dienst für meinen Jesus. Ich habe nur sehr wenige Dinge in meinem ganzen Leben mit Jesus gesehen, die mehr Leben zerstört haben als Kränkung. Weißt du, was die Gefahr eines gekränkten Herzens ist? Du bist dermaßen getäuscht, dass du noch nicht einmal merkst, dass das Problem in dir liegt. Das ist das Problem mit Kränkung. Wenn du gekränkt bist, bist du taub und geistlich blind. Was passiert nun also? Du denkst, dass du recht hast und die anderen alle falsch liegen. Und folgendes ist dann die Gefahr. Da ist nun die Bewegung Gottes, um die letzte große Ernte einzubringen. Da sind die letzten Jahre, in denen wir leben, bevor Jesus wiederkommt. Und anstatt Teil davon zu sein, was Gott tut, bekämpfen wir buchstäblich, was Gott tut. Wisst ihr, Saul hat dasselbe in der Bibel getan. Saul hat die Kirche verfolgt und hat Christus selbst verfolgt und dachte, er würde Gott einen Gefallen tun. Denk dir das mal. Wie kann man so blind sein? Weißt du, das Problem mit der Täuschung ist, dass du nicht weißt, dass du getäuscht bist. Wenn du das wüsstest, dann würdest du etwas dagegen tun. Das ist das Problem. Eine Kränkung wird dein Herz für Täuschung öffnen. So, aligning yourself with God in this crucial time in history means guard your heart from offense. Bringe dich also mit Gott in dieser entscheidenden Zeit in unserer Geschichte in Einklang. Das bedeutet, schütze dein Herz vor Kränkung. Wenn unser Herz gekränkt ist, dann ist alles verzerrt. Weißt du, das Herz ist solch ein verzwicktes Ding und doch funktioniert es so wunderbar. It's incredible how perfect. Es ist so fantastisch, wie perfekt das Herz funktioniert. Dein Herz filtert alles, was passiert. Alles, was von deinem Geist in die Sinne kommt, geht durch dein Herz. Und alles, was von deinen Sinnen in dich kommt, geht ebenfalls durch dein Herz. Was bedeutet das? Dein Herz filtert alles. Stell dir mal vor, wenn dein Herz der Filter ist und der Filter ist dreckig, wird deine Wahrnehmung für richtig nun falsch. Deshalb ist das nun die Zeit, um dein Herz mit Gottes Bestimmung in Einklang zu bringen. Dies ist die Zeit, dein Herz vor allen Kränkungen zu schützen und unser Herz davon zu trennen. Weißt du, wie viele Menschen mir sagen, oh nein, Reinhard, ich habe den Leuten vergeben, aber ich kann einfach nicht vergessen, was sie mir angetan haben. Hör zu, es ist keine Frage des Vergessens. Es ist eine Frage von sich nicht mehr daran erinnern. Gott ist nicht vergesslich. Gott wird nicht sagen, oh, ich habe ganz vergessen, dass du diese Sünde begangen hast. Die Bibel sagt niemals, dass Gott unsere Sünden vergisst. Die Bibel sagt aber, er erinnert sich an unsere Sünden nicht mehr. Das heißt, er bringt sie sich nicht wieder in Erinnerung. Wie können die Leute denken, dass Gott vergisst? Er ist doch Gott. Er hat deine Sünden nicht vergessen, aber er hat sich entschlossen, dir zu vergeben. Das heißt, er vergisst es und er erinnert sich nicht mehr. Hör zu, dich mit Gott und seiner Bestimmung in Einklang zu bringen, göttlicher Einklang, bedeutet radikale Vergebung. Denn wenn wir nicht in radikaler Vergebung leben, werden unsere Herzen so chaotisch sein, dass wir richtig von falsch nicht mehr unterscheiden können. Und was passiert dann? Naja, du machst aus falsch richtig und aus richtig machst du falsch. Dann urteilst du über Gott, dann urteilst du über dich selbst und urteilst über alle anderen. Und dann wirst du schrecklich erschüttert werden. Und dann wirst du auf Gott sauer und mit ihm beleidigt sein. Was denkst du, warum die Bibel davon spricht, dass in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt, viele vom Glauben abfallen werden? Weißt du, für mich ist die Schrift sehr deutlich. Wird es eine letzte große Ernte in der Geschichte der Menschheit geben, gefolgt von der Wiederkunft von Jesus? Ja, die Bibel lehrt uns das. Aber wird es auch dunkel werden, dass viele Menschen buchstäblich abfallen und ihren Glauben leugnen werden? Ja. Weißt du, es gibt Pastoren von wirklich erfolgreichen Kirchen, die tatsächlich das Evangelium verleugnet haben. Es gibt Songwriter, die haben einige der erfolgreichsten Anbetungslieder der letzten 20 Jahre geschrieben, die jetzt Gott und ihre Errettung leugnen. Wenn du von Hillsong sprichst, in der christlichen Welt, es ist interessant, dass nicht allzu viele Menschen den Gründer von Hillsong kennen, aber jeder kennt die Musik von Hillsong. Es kann sein, dass die den Namen des Gründers gehört haben. Aber in Wirklichkeit ist Hillsong für ihre unbeschreiblich kraftvolle Musik bekannt, die die ganze Welt beeinflusst hat. Schau mal. Einer der besten Vollzeit-Anbetungsleiter und Songwriter von Hillsong hat den Glauben verleugnet. Um compositor e um dos maiores cantores também da Hillsong negou a fé. How can you write some of the most powerful songs where everybody feels something so powerful? Wie kann man einige der gewaltigsten Lieder schreiben, bei denen jeder etwas Kraftvolles spürt, und ein paar Jahre später sagt derjenige, ich glaube nicht an Gott? Wenn du deine Bibel kennen würdest, dann wüsstest du, dass das in den letzten Tagen passieren wird, bevor Jesus wiederkommt. Wie konnte das einem Menschen geschehen? Wenn man mal genau nachschaut, ist eigentlich Folgendes passiert. Er hat seinem Herzen erlaubt, gekränkt zu werden. Wenn du also dein Herz nicht davor schützt, gekränkt zu werden, wenn du nicht mit deinem Vater im Himmel in Einklang bist, der sich nicht an die Sünden seiner Kinder erinnert, wenn du nicht mit Gottes Bestimmung in Einklang bist, dann wirst du in dieser letzten Zeit auf der falschen Seite stehen. Daniel und ich haben uns heute unterhalten. Für mich ist es sehr klar, dass sich Dinge sehr bald spalten werden. Sehr bald wird es keinen Mittelweg mehr geben. Du wirst dich entscheiden müssen, auf welcher Seite du stehen willst. Und dann wird es zu spät sein, Dinge herauszufinden. Schau mal, was Jesus gesagt hat. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Er ging sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Du kannst nicht sagen, weißt du, Jesus, ich bin nicht wirklich gegen dich, aber ich bin auch nicht wirklich für dich. Ich nehme den Mittelweg. Ihr könnt das nicht machen, Freunde. Bitte, bringt euch mit Gott und seiner Bestimmung in Einklang. Gebt egoistische Einstellungen auf. Der Gott der Liebe und der Gott des neuen Bundes sehnt sich danach, dass dein Herz perfekt mit ihm in Einklang ist. So, dass du Teil der größten Sache in der Geschichte sein kannst, die die Menschheit je gesehen hat. Da gibt es einen Vers, der von fast jedem Prediger, den ich kenne, aus dem Kontext genommen wurde. Ich glaube, es war der Prophet Hosea, der das sagte. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Du kannst gerne selber nachschauen, welcher der Propheten das gesagt hat. Aber er sagte Folgendes: Mein Volk wurde zerstört wegen ihrer Unwissenheit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Hosea war. Der Prophet sagt, dass das Volk Gottes zerstört wurde wegen des Mangels an Erkenntnis. Daniel schaut gerade, wo es steht. Es ist Hosea 4, Vers 6. Schau dir das an. Die Bibel sagt, mein Volk ist zerstört wegen des Mangels an Erkenntnis. Was ist passiert? Viele Prediger in der ganzen Welt haben schon diese Schriftstelle zitiert. Und dazu haben sie Folgendes gesagt. Sie sagen, hör mal zu, wenn du kein Wissen hast, dann wirst du zerstört werden. Und sie haben es folgendermaßen angewandt. Menschen werden nicht geheilt, denn sie wissen nicht, dass Heilung Teil der Rettung ist. Menschen haben keinen Erfolg, denn sie verstehen nicht, dass Gott möchte, dass wir Erfolg haben. Aber weißt du, es wird eigentlich nicht im richtigen Kontext zitiert. Denn der Kontext ist nicht, ach ja, du wusstest nicht, daher wirst du nun zerstört. Folgendes ist der wahre Kontext. Das Volk Gottes hat die Erkenntnis abgelehnt. Daher wurde das Volk zerstört, wegen des Mangels an Erkenntnis. Hör mir zu. An vielen Orten, in vielen Ländern der Welt hat Gott meinen Mund als prophetische Stimme benutzt. An vielen Orten. Ich gab prophetische Träume von Dingen weiter, die den Kirchen, Bewegungen und Ländern geschehen würden. Und einmal habe ich den Herrn gefragt, aber Herr, warum sendest du mich als eine prophetische Stimme an einen Ort, wissend, dass sie die Botschaft ablehnen werden und daher zerstört werden würden? Warum? Weißt du, manchmal zweifle ich auch und denke, vielleicht habe ich es nicht richtig gehört. Eines Tages gab der Herr mir eine Antwort und sie war so schön. Es zeigt die Freundlichkeit, Liebe und Güte des Herrn. Ich habe gefragt, Herr, warum schickst du mich dorthin, obwohl du weißt, dass die prophetische Botschaft am Ende abgelehnt wird? Weißt du, was er geantwortet hat? Er sagte, ich weiß und ich wusste, dass sie es ablehnen werde. Aber ich wollte ihnen trotzdem meine unglaubliche Liebe und Güte zeigen, indem ich dich geschickt habe. Hört mal zu, vielleicht gibt es hier einige Zuschauer, die mich noch nicht kennen. Vielleicht schauen einige von euch die Videos, folgen mir und hören Aufzeichnungen, aber kennen mich noch nicht wirklich. Ich bin kein alttestamentlicher, urteilender Prophet. Bestimmt nicht. Ich gehe nicht umher und prophezeie das Gericht Gottes. Nein, ich prophezeie Bestimmung und Ziele. Die mich wirklich kennen, die wissen das. Denn ich glaube, selbst wenn es Dinge gibt, vor denen Gott uns warnen möchte, ist sein Herz trotzdem ein Herz der Bestimmung und Ziele. Ich bin in ein paar sehr dunkle Situationen gekommen und sah die wohl unglaublichsten Dinge. Denn das ist das Herz Gottes. Aber da gab es Momente, als Gott mir deutliche Warnungen in meinem Geist gab und ich kann meinen Mund nicht halten. Also ich kann ihn halten, wenn ich will. Aber es geht nicht, wenn ich Menschen wirklich liebe. Gestern und heute sind diese zwei Lives entstanden. Sie sind aus der prophetischen Begegnung in der Nacht entstanden, als Gott sagte, du musst meinen Leuten sagen, dass sie sich in Einklang bringen müssen. Ich weiß nicht, wie viele es machen werden, aber das zu beurteilen ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich weiß, dass ich treu sein muss mit dem, was Gott mir gegeben hat. Mein Herzensschrei, mein Appell an dich. Paulus würde sagen, bei der Barmherzigkeit Gottes flehe ich dich an. Gib deinen Körper als lebendiges Opfer. Und ich sage, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringe dich mit Gott in Einklang. Bringe Zeit im Fasten und Gebet und frage den Herrn, wo dein Herz nicht im Einklang mit seinem ist. Express your desire to the Lord and say, Lord, if there's any place where my heart is out of alignment, please, will you Drücke dein Verlangen nach dem Herrn aus und sage, Herr, wenn mein Herz irgendwo nicht übereinstimmt, bitte offenbare es mir. Hör zu. Eines Tages, vor dem Richterstuhl Jesu, die Motive eurer Herzen werden offenbar werden. Und dann wird es zu spät sein, etwas dagegen zu tun. Deswegen ist es das Beste, das uns passieren kann, dass Gott unsere Motive genau jetzt offenbart, damit wir etwas ändern können. Denke mal darüber nach. Gott könnte uns auch einfach ignorieren. Gott könnte auch sagen, du bist nicht in Einklang. Naja, das ist dein Problem. Ich habe dir die Bibel gegeben. Lerne daraus. Er macht das nicht. Er ist so liebend, er ist so freundlich, er schickt uns eine prophetische Stimme und sagt uns, würdest du dich bitte mit meiner Bestimmung in Einklang bringen? Weißt du, wie ich Gebet definiere? Ich definiere Gebet nicht, indem ich Gott darum bitte, etwas für uns zu tun. Ich definiere Gebet, indem ich mein Herz mit Gottes Herz in Einklang bringe. Wenn dein Herz einmal mit Gottes Herz in Einklang gebracht wurde, dann ist der Rest des Lebens nicht mehr kompliziert. Wisst ihr, erst kürzlich habe ich einige prophetische Warnungen für den Körper Christi weltweit mitgeteilt. Die auch von anderen prophetischen Stimmen auf der Welt bestätigt wurden. Und eine davon ist folgende. Dass Gottes Licht bald scheinen wird und die versteckten Sachen in der Kirche aufdecken wird. Und genau jetzt sind wir in dieser Phase, wo Dinge, die im Verborgenen waren, nun aufgedeckt werden. Aber ich will, dass du verstehst, das ist nicht Gottes Gericht, das ist Gottes Liebe. Gott in seiner Liebe bringt Dinge an das Licht, damit wir immer noch die ultimative Bestimmung erfüllen können, die Gott für uns hat. Leider werden viele Menschen nicht teilhaben. Sie werden die Disziplinierung Gottes ablehnen. Die, die Gott lieben, wird er disziplinieren. Und der zweite Schritt der Disziplinierung Gottes ist, immer alles ans Licht zu bringen, was wir verborgen haben. Wir betreten nun also die Phase, in der den Kirchen überall auf der Welt plötzlich alles aufgedeckt wird. Menschen werden schockiert sein, wenn sie sehen, was in den nächsten paar Jahren ans Licht kommt. Kränkung wird so radikal zunehmen, dass die Menschen nicht einmal mehr wissen werden, was sie sagen oder tun sollen. Und das Traurigste, es wird Familien spalten. Es wird Familien auseinanderreißen. Es wird Kirchen auseinanderreißen. Was müssen wir nun tun? Bringe dich mit Gottes Herz in Einklang. Verstehe, dass alles, was sich auf dich fokussiert, nicht in Einklang mit Gott ist. Es ist so schrecklich, wenn Menschen die Botschaft des neuen Bundes für egoistische Zwecke benutzen. Hör mal, es ist so schrecklich traurig für mich und für Gott sogar noch mehr. Wenn die Botschaft der Gnade für nichts außer für meinen persönlichen Gewinn benutzt wird. Da ist diese seltsame Idee, dass Jesus für mich starb, damit mein Leben super nett, egozentrisch und auf mich fokussiert sein kann. Weißt du, warum Jesus wirklich für dich starb? Um dich von was zu erretten? Wir denken, dass Jesus für uns starb, um uns von unseren Sünden zu erretten, aber das ist nicht das ganze Bild. Jesus starb für dich, um dich vor dir selbst zu retten, mein Freund. Schau mal, was die Bibel im Kontext sagt, als Jesus starb im Prophet Jesaja 53. Jeder Christ sollte Jesaja 53 kennen. Solch ein schönes Kapitel. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen, zerschlagen für unsere Missetaten. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Aber in Jesaja 53 wird uns erklärt, warum Jesus eigentlich sterben musste. Da steht Folgendes. Wir sind alle wie Schafe umhergeirrt. Und schau dir das an. Wir alle sind unsere eigenen Wege gegangen. Solange wir glauben, dass Gottes Bestimmung für mein Leben mit mir, mir und mir zu tun hat, dann sind wir getäuscht. Wenn du deinem Herzen erlaubst, getäuscht zu werden, dann wirst du Folgendes tun. Dann wirst du falsche Entscheidungen, die du getroffen hast, rationalisieren. Ich werde euch ein letztes Beispiel geben. Dann werden wir Schluss machen. Denn ich muss zu meinem Hauskreis gehen. Mein Hauskreis fängt um 8 Uhr an und es ist nicht weit von hier. Aber ich muss dahin. Heute Abend werde ich die Andacht machen. Also, ich werde heute ein bisschen früher Schluss machen. Lass mich mit 2 Dingen schließen. Oh, übrigens, wenn jemand, der hier zuschaut, Teil unserer Mentoring-Gruppe ist, ich habe bis jetzt ein Video freigegeben, aber heute haben wir noch ein weiteres aufgenommen. Jeden Freitag wird es ein neues geben. Aber falls du Teil dieser Mentoring-Gruppe bist, schicke uns eine Nachricht und erzähle uns, wie du es findest. Eure ehrliche Meinung. Ich brauche niemanden, der mir Honig ums Maul schmiert. Wisst ihr, heute haben wir eine Anmeldung für EPS gelesen und ich habe gesagt, ich liebe dieses Mädchen. Als sie mich zum ersten Mal gehört hat, sagte sie, hat sie schlecht über mich gedacht. Sie mochte mich nicht. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Weißt du warum? Weil du ehrlich sein musst. So, if you're part of the mentoring group, let us know. Right, this is great, this is not great, this is helpful, this is not helpful, change this, do this. Help me and I will help you. Wenn du also Teil der Mentoring-Gruppe bist, dann lass uns wissen, Reinhard, das ist spitze. Das ist nicht toll, das ist hilfreich und das nicht. Hilf mir und ich helfe dir. Auf jeden Fall, das hier möchte ich euch heute Abend noch mitgeben. 2 Sachen, Saul und David. Der erste König, den die Nation Israel hatte, der abgelehnt wurde. Schau mal, wie unheimlich. Es war Gott, der diesen Menschen als König auserwählt hat. Er wurde vom Propheten gesalbt. Und dann hat er es vermasselt. Er vermasselte es am Anfang seiner Mission und er wurde von Gott abgelehnt. War seine Sünde das wahre Problem? Obwohl es im Alten Bund war, glaube ich es nicht. Warum glaube ich das nicht? Weil David auch im Alten Bund gelebt hat und seine Sünde war noch viel größer. Hör mal, David hat gemordet. Er hat einer seiner besten Leute umgebracht, damit er dessen Frau stehlen kann. Und Saul, naja, er war ein bisschen ungehorsam. David war viel ungehorsamer. Denn Gott hat gesagt, töte nicht. Gott hat gesagt, begehe keinen Ehebruch. Und David kannte das Gesetz. Begehre nicht deines Nachbars Habe. Und er begehrte dessen Frau. David wusste das und war Gott gegenüber ganz unverfroren ungehorsam. Beide waren ungehorsam. Nur, dass der eine getötet hat und Ehebruch begangen hat. Mann, oh Mann. Gott hat Saul zurückgewiesen, aber er hat nicht David zurückgewiesen. Warum? Weil der eine bereit war, sein Herz mit Gottes Herz in Einklang zu bringen und der andere war nicht bereit dazu. Woher wissen wir das? Sehr einfach. Als Saul mit seiner Sünde konfrontiert wurde, du kannst das im 1. Samuel nachlesen. Weißt du, was passiert ist? Er hat seine Sünde rationalisiert. Naja, die Leute haben Druck auf mich ausgeübt. Ach komm, du warst spät dran. Naja, ich wusste nicht, ob wir noch ankommen. Er rationalisierte sein falsches Verhalten, weil er so gekränkt war. Was ist mit David passiert? Als er vom Propheten konfrontiert wurde, hat er gar nichts rationalisiert. Er wollte sofort sein Herz neu mit Gottes Herz in Einklang bringen. Lies Psalm 51. Das ist der Psalm, den er schrieb, als er mit seiner eigenen Sünde konfrontiert wurde. Schaffe in mir ein reines Herz, Herr, und erneuere einen festen Geist in mir. Nimm nicht von mir die Freude der Errettung. Als der Prophet sagte, David, du bist derjenige, der Sünde begangen hat, hat David nicht gesagt, komm schon, du verstehst das nicht einmal. Er hat seine Sünde keinen einzigen Moment rationalisiert. Weißt du, was er tat? Er hat sofort sein Herz mit Gott in Einklang gebracht. Wenn du diesem Live zugehört hast, bitte, mögest du vor Gott zerbrechen. Mögest du sagen, Herr, wenn es irgendetwas in meinem Leben gibt, das nicht in Einklang mit deinem Herzen ist, bitte offenbare es mir schnell. Ich will wieder in Einklang sein. Denn es wird ein Moment kommen, das wird nicht mehr allzu lange sein, dann werden wir keine Zeit mehr haben, uns in Einklang zu bringen. Dann wird es zwei Seiten geben. Die einen, die mit Gottes Herz in Einklang sind und die letzte große Ernte mit einbringen werden. Und jene, die sich geweigert haben, die prophetische Stimme zu hören, die sagten, Freunde, bringt euch in Einklang. Und jene werden buchstäblich die verfolgen, die mit Gottes Herz und Bestimmung in Einklang sind. Was wirst du tun? Lasst uns in Einklang bringen. Wirf Kränkungen aus deinem Leben hinaus. Sei radikal. Vergib. Lass dir vom Herrn zeigen, ob in deinem Streben, Gottes Bestimmung auf dieser Erde zu verfolgen, vielleicht Ich-Bezogenheit ist. Und lass ihn dir zeigen, wo du nicht im Einklang bist. Heiliger Geist, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Ich danke dir, dass du durch die Luftwellen wirkst. Ich danke dir, wertvoller Heiliger Geist, dass dies die Zeit ist, in der du in deiner Liebe die Menschen zu wahrem Einklang rufst. Heiliger Geist, ich bete, dass Menschen zu träumen anfangen, dass sie prophetische Träume haben werden, in denen sie dich rufen hören und sie dich hören, wie du sie zu göttlichem Einklang zurückrufen wirst. Mögen sie deine Stimme deutlich hören. Herr, wir beten, dass in dieser Jahreszeit der Weltgeschichte die, die Ohren haben, hören mögen und schnell gehorchen werden. Wir danken dir für diese kraftvolle Sache, die demnächst in dieser Welt geschehen wird. Hier sind wir geben uns dir hin. Hier sind wir haben uns entschieden, Teil davon zu sein. Leute, danke, dass ihr zuschaut. Ich weiß, ihr liebt meine Lives. Ich liebe es, sie aufzunehmen. Aber leider muss ich morgen nach Europa fliegen. Ich werde also die ganze Nacht hoch in der Luft sein. Freitagabend werde ich schon ein Treffen haben. Samstag den ganzen Tag. Sonntag den ganzen Tag. Und Montag fliege ich schon wieder zurück. Aber es ist solch eine lange Reise, ich werde nicht bis Dienstag zurück sein. Dann werden wir mit unserem Live weitermachen. Danke. Bringe dein Herz in Einklang.